Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service. Schön, dass ihr alle dabei seid und eingeschaltet habt für die neue Sendung hier. Natürlich mit neuer Musik und ja, eben gerade mit Sun and the Wolf, einer Band aus Neuseeland, die so schön abgehangenen Psychedelic Rock und auch ein bisschen Pop macht natürlich. Salutations heißt das neueste Album von der Band und Ghetto Drum war hier gerade eben zu hören. Heute in der Sendung gibt es Musik von Jimmy Tanner und seinem Projekt Tanners of Kalma. Da geht es mehr so Richtung jazzigen Ansätzen. Dann gibt es Popmusik mit den Elvins dabei. Ein ganz alter Held, nämlich The Lilac Time, Stephen Tintin Duffy war das. Und eine kleine Lektion, wie man heutzutage Erfolg haben kann mit Johannes von Weizsäcker. Den kennt ihr alle noch als Mitglied von The Chap. Erfolg heißt sein Solo-Projekt, welches ziemlich spannend ist und welches heute hier ausführlich vorgestellt wird in der Sendung. Aber erstmal geht's hier weiter mit Chili Gonzales. Mehr als ein Klavier, gut gestimmt, braucht er nicht, um tolle Musik zu machen. Chili Gonzales, der Entertainer vor dem Herren, hat letzte Woche mit Chambers eine neue Platte veröffentlicht. Darauf gibt es natürlich Kammermusik zu hören, primär mit dem Klavier, aber auch mit einigen Saiteninstrumenten eingespielt. Eben gerade hörten wir ihn mit dem Song Greens Leaves. Der nächste Herr, also Chili Gonzales, hat ja mal in Berlin gewohnt eine Zeit lang. Und der nächste Herr kommt aus Berlin, Jeff Özdemir, oder zumindest wohnt er dort. Ich glaube, er kommt eher so aus dem norddeutschen Raum. Jeff Özdemir ist Betreiber eines Plattenlabels, 33 RPM Records. Und und er hat auch einen Plattenladen dazu. Das ist der 33 RPM Store. Und er macht auch Musik in verschiedensten Konstellationen. Da gibt es jetzt eine Compilation mit verschiedensten Künstlern drauf, dem sich Jeff Özdemir and Friends, diese Platte war auch hier letzte Woche Album der Woche. Wer die Sendung gehört haben sollte, ändert sich sicherlich. Wir hören Jeff Özdemirs Halloumi Express. Sein Song heißt einfach nur Scheiße. das im Leben. Ganz gefühlvolle, soulige Popmusik hier von Jeff Özdemir und seinem Halloumi Express. Auch ziemlich netter Name, wie ich finde. Übrigens hat er hier verschiedenste Namen drauf, dieser Platte. Mal nennt er sich einfach nur Jeff Özdemir, mal Jeff Özdemir's Weapons of Mass Destruction oder ja, diverse andere Konstellationen noch, bei denen er mitspielt. Das Ganze vom Album Jeff Özdemir and Friends, sein Song gerade eben hieß Scheiße. Und auf dieser Platte gibt es wirklich ziemlich toll gemachte sommerliche Popmusik, aber auch mal Ausflüge in Richtung Jazz und Elektronik. Also viel dabei, was es hier zu entdecken gibt auf dieser Compilation mit und von Jeff Özdemir, einem, ja, wie soll man sagen, Hans Dampf in allen Gassen bezüglich Musik aus Berlin. Kurt Nebane als nächstes, die Singer-Songwriterin, kommt ja aus Melbourne und hat gerade eben ihr erstes reguläres Album rausgebracht. Letztes Jahr gab es schon mal ein richtiges Album, zwei EPs kompiliert zusammen. Da waren auch schon richtig viele tolle Stücke drauf. Jetzt gibt es mit Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit ihr Debüt im Longplayer-Format. Das kann sich hören lassen. Hier kommt sie mit Small Poppies. I stare at the lawn Wednesday morning. It needs a cut, but I'll leave it growing. All different sizes and all shades of green. Slashing it down just seems kind of pawn for you to use. Tja, Courtney Barnett weiß, wie es funktioniert. Small Poppies hörten wir. Richtig langes Stück, wo sie sich so ein bisschen reingniedelt mit ihrer Gitarre, aber da kommt trotzdem kein Funke Langeweile auf. Das Ganze von ihrem neuesten Album Sometimes I Sit and Wait and Sometimes I Just Sit. Ich würde eher sagen, Sometimes I Just Play the Guitar an ihrer Stelle. Courtney Barnett, eine ganz tolle Künstlerin. Wenn ihr mal die Chance habt, sie live zu sehen, ist fast noch besser als auf Platte, weil sie auch extrem sympathisch rüberkommt und auch total nah bei den Fans ist. Nicht irgendwie so ein bisschen abgedreht, abgefahren und hochnäsig, sondern eigentlich wie die Typen, die da in der ersten Reihe stehen. So, die nächste Band kommt aus Belgien, heißen Showstar. Sind mir bisher noch nicht untergekommen, wo sie jetzt gerade ihre vierte Platte veröffentlichen, selbst betitelt. Und da lauschen wir mal in dem Song Casual. Casual, das waren Showstar, das gleiche, der gleiche Titel auch hier, das Album Showstar, der vierte Streich von dieser Band hier aus Belgien, klingt ganz okay, aber jetzt auch nicht die Neuerfindung der Popmusik. Bei dem nächsten Künstler dachte ich, okay, wieder mal einer aus unserem Lande, der sich versucht mit Musik. Peter Katz, nämlich steht auf dieser CD drauf, aber heißt eigentlich Peter Katz wahrscheinlich und kommt gar nicht aus Deutschland, sondern kommt aus Toronto, aus Kanada. Ist dort auch schon relativ bekannt, hat schon diverse Platten rausgebracht, hat schon Nominierung für den Juno Award gehabt, aber ihn dann glaube ich nicht bekommen. Aber schon mal immerhin ausgesendet worden als Best Male Vocalist von irgendeinem Magazin. Und jetzt gibt es eine neue Platte von Peter Katz, We Are Reckoning heißt die. Und hier hören wir seinem Song When the Day Is Done. when the day is done. I'll be coming to get you with the rising sun. They'll be calling you brand new when the day is done. We'll be out in the open, and the time will come when I never have to ask again. Ooh, I'm yelling it out that we can't wait no more. Ooh, I'm coming after you. It's crash and burn. Peter Katz hörten wir mit When the Day is Done. Als ich diesen Songtitel hörte, dachte ich, Mensch, gab es nicht mal so einen Song von Nick Drake, der so hieß? Da gab es tatsächlich mal einen, der hieß dann Day is Done. Aber da singt auch diese Textzeile When the Day is Done. Ganz, ganz toller Song. Und ich dachte, vielleicht mit Glück ist es hier so eine Coverversion. Aber weit gefehlt, Peter Katz hier mit einer eigenen Komposition. Das Ganze vom Album We Are the Reckoning. Und ja, nicht unbedingt was für Nick Drake-Fans, sondern eher für die Mumford & Sons-Fraktion, schätze ich mal. Die sind tatsächlich hier gut aufgehoben bei diesem Herren aus Kanada. Auch die nächste Band kommt aus dem Norden der, nicht der USA, aus dem Norden Amerikas, nämlich auch aus Kanada. The Elvins hab ich bisher so als ziemlich gute Popband abgespeichert mit vertrackten, gut arrangierten Popsongs. Ihr neues Album heißt Play for Keeps und da haben sie leider ein bisschen, sag ich mal, sind sie übers Ziel hinausgeschossen, was die Produktion einzelner Songs betrifft. Da ist dann doch manchmal vielleicht ein Tick weniger mehr. Egal, hier kommen die Elvins mit ihrem Song So Down Low. So down low, I've been getting so down low. I've been getting deeper and down until everything's underground, you know. So deep down, there's no way to turn around. I didn't listen, I Dreaming we'd lifted off like Sandy and Danny in greased lightning, soaring to somewhere cloudless with a tank full of hope and a trunk full of plans. Below us, a gridlock of seven-seat saloons scream, baby on board, princess on board, monster on board, drowning out the droll dissenter as he whispers, baby, I'm bored. He thinks he's so funny. The spirit of a kiss may haunt, but you're the one that I want. Her feet are sinking wherever they dare tread. It's not the look of love we lack, but the city wants to take me. Her doors are open, her legs are spread. I open my eyes as we overtake a truck. Along its side, a big yellow message reads, home is the most important place in the world. I close my eyes again and pretend to sleep. Ja, Ihr hört den Sunday Service und gerade eben ganz bezaubernde Klänge von, na klar, Bill Wells zusammen mit Aidan Moffat, die beiden Schotten mit einer neuen Platte. The Most Important Place in the World heißt diese. Bill Wells wie immer für die Instrumentierung verantwortlich und Aidan Moffat mit seinem unvergleichlichen tollen Gesang hat auch schon bei Arab Strap immer gut praktiziert das Ganze im der Kombination mit Bill Wells ist das eigentlich unschlagbar. Ihr Song gerade eben hieß On the Motorway und bei uns geht's weiter mit ganz alter Musik aus Jamaica mit Lord Creator und seinem Rhythm of the Blues. The rhythm of the blues. You will dance without your shoes. We will dance on and on, and we sing our song till the night is gone. Take me in your arms and kiss me. Hold me close and say you love me. Won't we dance on tonight? Of the Blues, das war Lord Creator, ganz toller Song, wie ich finde. Und der ist zu finden auf einer Compilation des Londoner Labels Soul Jazz Records. Die stöbern ja gerne mal in den Archiven. Entweder irgendwelche ja, Motto-Sampler, die sie rausbringen zu bestimmten Themen, weiß ich nicht, deutsche elektronische Musik zum Beispiel oder irgendwelche Bossa Nova-Geschichten. In diesem Fall haben sie in dem Studio One-Archiven gewühlt, einem jamaikanischen Label. Und ja, diese Compilation nennt sich Jump Up. Da geht es um ja, Early Ska, Early Jazz aus Jamaica, Early R&B, also die ersten Töne, die Wurzeln sozusagen dieses Sounds, in diesem Fall mit jamaikanischen Wurzeln. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen drauf. Gerade eben, wie gesagt, Lord Creator mit seinem Rhythm of the Blues und hier nochmal Don Drummond and Roland Alfonso. Ihr Song heißt Heaven and Earth. Thank you. Don Drummond zusammen mit Rolando Alfonso, auch coole Namen hier an dieser Stelle. Heaven and Earth, der Song von der Studio One Jump Up Compilation, als Doppelvinyl zu haben für alle Vinylfetischisten unter euch und unbedingt zu empfehlen. In den Archiven gewühlt oder zumindest in älteren Songs, bei älteren Songs sich bedient, haben auch Mars Needs Women, drei Damen, die sich nennen Commander Valentina Tschitschikow, Lieutenant Ivana Punkavich und Dr. Daphne Doublebind. Klar, heißen die nicht wirklich so, sondern heißen eigentlich Peter Devlin, Barbara Haas und Susi Reinhardt, kommen alle drei aus Hamburg, sind gestandene Musikerinnen, haben schon bei diversen anderen Bands mitgespielt in ihrer schon langen musikalischen Karriere. Und als Mars Needs Women haben sie vor kurzem ihr Debütalbum veröffentlicht. Dabei gibt es eigene Cover, eigene Kompositionen als auch wirklich ausgesuchte Coverversionen. Hier kommen die drei Damen mit The Price of Love. Der 60s Sound hier von Mars Needs Women, The Price of Love, der Song von ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Und so ein bisschen garagenmäßig unterwegs sind auch The Districts, die kommen aus den USA und haben gerade mit A Flourish and a Spoil eine ganz nette Platte veröffentlicht, die so ein bisschen nach Strokes klingt bei einigen Songs. Hier kommen sie mit Suburban Smell. There's 60 homes on every street. They all, of course, lie in the neatest rows. Cradling broken homes and dinner prayers, rocking us all to sleep in homes. Which one's mine? I can't tell. We're sick of that suburban smell. They look the same, look the same. funny laugh, cheering for the retard dance, cheering for a touchdown they loud. But I am not like them, I am not like them. I'm leaving cause I'm sick of watching them watch the retard dance. There's a party at the rich kid house, I get stoned in basements. Mother, I am not myself, but I don't laugh and watch the retard dance. There are so many elms on every street, piling into the lines so neat. I won't fold into those lines, I'm too drunk on that suburban smell. Know which one of them is mine, they look the same, look the same. God gave us 16 homes on every street, so we all pray at the dinner table. Our sons are strong and they are able to laugh and watch the retard dance. Sick of that suburban smell, sick of that suburban smell. Das war der Song Suburban Smell von The Districts und ja, der Song nicht ganz so Strokes-lastig, wie ich vorher angekündigt habe, aber es gibt dann doch schon einige schmissigere Songs dieser Platte drauf, die heißt The Flourish and the Spell, die eher an die Boys aus New York erinnern. Ich habe mir gerade eine tolle Geschäftsidee ausgedacht, könnt ihr euch gerne abkopieren, wenn ihr möchtet, und zwar eine Agentur, die sich Bandnamen, Songnamen, Albennamen ausdenkt. Ich meine, als Künstler kann man ja vielleicht irgendwie toll kreativ sein mit seinen Instrumenten, Gitarre, Klavier, auch immer, aber dann vielleicht keine Ideen haben, wie die Songs heißen sollen, das Album oder vielleicht sogar mein eigener Künstlername, und da komme ich ins Spiel. Ich habe dann so ganz tolle Ideen, die ich den Leuten vorlegen werde, und wenn denen das gefällt, dann kriege ich halt irgendwie, weiß ich nicht, prozentualen Ansatz, Umsatz vom Erfolg oder sowas, keine Ahnung. Oder ich claim noch vorher die Domain und kann die dann teuer verkaufen im Internet. Vielleicht gibt es sowas ja auch schon. Wie komme ich drauf? Ich habe irgendwie gerade ganz viele Alben hier in der Hand, die komische Band oder komische Albentitel haben. Vorhin Courtney Barne mit Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit ist ja schon mal irgendwie so ein Aufhorcher. Man hört da irgendwie hin und denkt so, was soll das eigentlich genau? Und auch der nächste hat einen ziemlich komischen Albumtitel hier. Der heißt nämlich If I Kill This Thing We're All Going to Eat for a Week. Auf Deutsch, wenn ich das Ding töte, haben wir alle für eine Woche zu essen. Wie kann man sich nur so einen Albumtitel ausdenken? Ist doch echt ein bisschen strange, oder? Es geht um Nate Mandel. Der ist ansonsten im Dienste unterwegs als Bassist von den Foo Fighters oder auch von den Sunnyday Real Estate. Hat jetzt eine eigene Band gegründet. Lieutenant heißen die. Und die haben halt diesen Titel. If I Kill This Thing We're All Going to Eat for a Week. Also kann man jetzt toll finden, kann auch sagen, ich hätte vielleicht eine bessere Idee gehabt. Egal, hier kommen sie auf jeden Fall mit ihrem Song Rattled. Front here and bellowing pride up. Na, so ein bisschen Fufa, das lassen sich hier schon raushören bei Lieutenant, dem Projekt von Nate Mandel. Gerade sein Song hieß Rattled. Und letzter Song hier in der ersten Stunde beim Sunday Service kommt von Tom Brosseau von seinem Album Perfect Abandon. Hören wir den Song Take Fountain. Here knows how to drive. I'm a man on foot, 6 foot tall, just a passing through it all. Not far from where I am right now, there's a warm bar, serves mezcal. I'll be good anyway, wet or dry, bent or straight. A flavor dies down the gumdrops. A million and counting black flat dots I heal with my heel, one of them clear. I give her there, that's why I'm here. Just north, fissures of light and sound do pour through jacaranda trumpets to beat up the streets. It would behoove you and your baby to wear your cleats. Tanks and sequins, guys and dolls push each other up against the walls. There are cries, there are laughs, but the cries are dry and the laughs are attacks. Another million and counting on the walk to the light at Vine. This world is a mess and all of it's mine. 10 seconds to cross, but I could do it in 3. I'm gonna take every little bit coming to me. Of little Armenia, chains and cinder blocks about the love I have not acted out. I wonder, my little star, if you are all right where you are. Husband, a house, kids in school, why do I wait for you? I go around from place to place. I will think I will see your face, your voice, your breath, your style of hair. But it ain't never you, there's no one there. Shall not continue past Hyperion. I'm living my life, I'm living my brothers, I'm living my fathers and many others. How long? A decade, maybe less, before there comes a shift in this mess. Or am I here at the lectern with a long skinny mic, dabbing my forehead, pounding my spine? Natural for me to pick up and pull. The cords coming out of the manhole. I've got nothing to do, no nothing in store. This is all there is. There ain't nothing more.